Jo, schönen guten Abend zu den Netzgesprächen Nummer 11. Schönen guten Abend, Tom. Moin, moin. Ja, schönes Intro, ne? Mal was Cooles anderes. Intro, ja. Hat mich sehr gefreut. Möchte ich hier einfach mal reinteasern, nachdem ich ja letzte Woche einfach so im Spaß gesagt habe hier, ich glaube, wir brauchen mal was. Habe ich heute irgendwie eine E-Mail gekriegt von dir mit dem Ding. Das finde ich cool. Es ist nicht weniger verrückt als das, was sonst läuft. Das kriege ich auch hin. Ja, das, ach, wir schauen da einfach mal, würde ich sagen. Das Intro muss ja nicht fest sein. Wenn nicht, wechseln wir da einfach kräftig durch. Aber bisher finde ich es eigentlich echt spaßig. Das Ende ist geil. Ja, ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, ob ich Musik drunter lege oder nicht. Aber wie das letzte Mal, wir versuchen es einfach mal ohne. Und ich merke einfach, wenn es mich annervt, dann mache ich es an. Was sagt denn das Voting? Das Voting hat irgendwie, stand heute Morgen, glaube ich, sieben Stimmen gehabt, wovon vier Stück gesagt haben, nö, und drei gesagt haben, ach ja, ein Nein kam von mir. Von daher ist es unentschieden und egal. Außer du hast jetzt auch irgendwie mit Ja oder Nein gewotet. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe irgendwann mal drauf gedrückt, damit ich das Ergebnis gesehen habe. Ich weiß aber nicht mehr, was ich gewotet habe. Naja, es liegt alles im Hintergrund und ja. Ist startbereit. Ja. Ja, was gibt's zu erzählen? Nee, ich mach das jetzt gleich an. Guck mal. So. So sollte das doch dezent laufen. Perfekt. Oh. Ja. Was gibt's zu erzählen? Bundestrojaner. Oh ja, ganz, ganz heißes Thema. Ganz heißes Thema. Ganz heiße Eisen im Feuer. Herr Ja. Tom, drei ganz heiße Eisen. Was? Das von Loriot, oder? Keine Ich Ahnung. habe ja damals gesagt, dass ich mich nie damit richtig auseinandergesetzt habe. Ich habe mir letztens mal den Ödipussy-Film angeguckt. Und da ist, glaube ich, auch die Stelle drin. Hier irgendwie so Vereinssitzung und dann, wir wissen, dass wir mit den Themen Frau, Karneval und noch irgendwas drei ganz heiße Eisen im Feuer haben. Drei. Ganz heiße Eisen. Und ja, dann holen wir doch mal unser erstes Eisen raus, Bundestrojaner. Magst du Ja. anfangen? Was weißt du denn? Was weiß ich denn? Um ehrlich zu sein, gar nicht so viel. Ich habe das gestern irgendwann mitbekommen, dass da wohl der Chaos Computer Club einen Trojaner entdeckt hat und dekodiert hat, der wohl vom BKA programmiert wurde, um verdächtige Menschen auszuspionieren, respektive ihre Rechner. Und dieses Ding ist scheinbar relativ unsicher programmiert und man hat es jetzt wohl aufgedeckt. Ja, was ich so mitbekommen habe, war, also theoretisch war das Thema ja irgendwie schon länger in Diskussion. Nur keiner wusste, dass es, ob es irgendwie was gibt oder dass es was gibt oder sonst was. Und irgendwann hatte, glaube ich, der CCC mal dazu aufgerufen, so, hier, wenn ihr irgendwie was habt und euch nicht sicher seid, dann lasst uns das doch mal zukommen. Und das ist jetzt wohl irgendwie anonym passiert. Wobei ich glaube, die erste Quelle hat sich inzwischen geoutet, aber ich habe noch nicht genau gelesen, wie und was da der Fall ist. Was ich irgendwie mitbekommen habe, ist, dass ich glaube, es waren irgendwie zwei Betroffene oder es wurden zwei Platten oder irgendwas eingeschickt und eine wurde, also ich würde mal sagen, infiziert, kann man es ja nennen. Eine wurde infiziert bei einer Zollkontrolle am Münchner Flughafen. Das heißt, so Ja. hier durch den Zoll, wir gucken mal auf deinen Rechner, dann verschwinden die kurz in irgendeinem Hinterzimmer und dann geht's so klack, klack, klack und dann hast du das Ding drauf. Ja. Und ja, was ich auch gelesen habe, ist, ja, dass das Ding halt genau, wie du meintest, offen wie ein Scheunentor ist, so von wegen Schadsoftware nachladen. Und irgendwie war noch ein Keylogger im Code drin, der zwar deaktiviert war, aber den man irgendwie relativ leicht wieder aktivieren konnte. Und nur irgendwelche Späße, wo, als das Ding damals im Parlament zur Diskussion war, kamen, glaube ich, so Vorschläge vom CCC, wo sie gesagt haben, hier so und so, das könnt ihr mal, oder ich weiß gar nicht, ob es vom CCC war. Irgendjemand hat halt gesagt, so hier, das und das könnt ihr machen und das solltet ihr eher nicht machen, weil das halt vielleicht nicht ganz so grundrechtskonform. Und genau die Dinger, die halt damals irgendwie angeprangert wurden, wurden halt jetzt irgendwie im Code gefunden. Und ja, jetzt sind halt, ja, jetzt geht halt das lustige Rätselraten los, wo das herkommt. Aber die Situation ist halt mal crazy, oder? Du gehst durch den Zoll durch, dann heißt du, ja, wir gucken mal hier auf ihren Laptop aus Gründen, warum auch immer, weil so Insert Kinderporno hier. Und ja, da macht so klack, klack und dann hast du irgendwie so Scheiß drauf. Ja, ganz ehrlich, ich meine, wenn da irgendjemand in meinem Laptop verschwindet, das Erste, was ich machen würde, ist das Ding zu formatieren, um ehrlich zu sein. Ja, ne? Ja, schon heftig. Ja, also es ist halt echt die Frage, ob sich da jemand bewusst über die Verfassung gestellt hat und sagt, es ist mir auch total egal, was ihr alle sagt, wenn ich irgendwelche Verbrecher jagen will, dann nutze ich da jedes Mittel. Ich tue ja hier keinem weh, außer der Privatsphäre. Bleibt abzuwarten, was da die Untersuchungen ergeben. Ich habe nur einen relativ interessanten Kommentar gelesen, das war vorhin noch. Da hat irgendein Anwalt wohl gesagt, dass das Ding eigentlich verfassungskonform ist. Polizisten würden ja auch mit einer Pistole rumlaufen, obwohl sie per se erstmal niemanden erschießen dürften und das Ding eben nur im äußersten Notfall benutzen dürften. Das heißt, sie sagen, zum Großteil ist dieser Bundestrojaner verfassungskonform und alle Dinge, die nicht verfassungskonform sind, wie zum Beispiel dieser Keylogger, sind deaktiviert und also wir benutzen sie nicht, weil sie sind ja eben deaktiviert. Also handeln wir auch verfassungskonform. Wie so ein, nur wenn, wie so ein Radarwarnmessgerät, was ich mir irgendwie daheim hinstellen kann, aber nicht ins Auto stellen darf, weil dann bin ich böse. Ja, so in etwa. Also denke ich mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine offizielle Verteidigungsstrategie sein wird oder nicht, oder was da überhaupt rauskommt. Nichts Genaues weiß man ja noch nicht. Aber das Argument finde ich erstmal relativ valide und erstmal nachvollziehbar. Ich bin gespannt, was da noch so kommt oder ob es irgendwie unter den Tisch gekehrt wird. Ja, also ich glaube auch, dass da irgendwie noch Potenzial für das ein oder andere ja, Ausreißerchen irgendwie sein wird. Man hat es ja jetzt schon gesehen, wo die Quellen noch nicht so ganz offengelegt wurden und wie es woher kam und das alles klar war, hat sich ja auch schon der ein oder andere Politiker zu irgendeinem Statement hinreißen lassen, was man so besser hätte irgendwie nicht machen sollen. Ich habe dann irgendwelche Namen wie Bosbach oder Wiefelspitz oder sonst was gehört, habe aber jetzt nicht genau im Kopf, was sie gesagt haben. Mhm. Aber ja, es ist natürlich auch wieder so ein Ding, wo du den Leuten irgendwie durch Vorhalten der Informationen irgendwie zugucken kannst, wie sie sich teilweise mit Aussagen in eigenen Strick drehen. Ja, ja, vor allem, weil das ja alles so IT-Kompetenzen sind, ne? Experten, die Besten der Besten, Sir. Ja, genau. Also den einzigen, den ich jetzt hätte dazu hören wollen, ist unser Innenminister, dessen Namen ich ehrlich gesagt gerade vergessen habe, weil man ewig nichts mehr von ihm gehört hat. Ich glaube, der wurde irgendwie, sobald das bekannt wurde, ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber ich habe irgendwo, ich glaube bei Fefo oder so gelesen, ja, den haben sie jetzt erstmal schnell nach Afghanistan geschickt, nicht, dass er irgendwie in die Nähe von einem Mikrofon kommt. Da sage ich nichts zu. Ein Arbeitskollege hatte noch erzählt, es muss wohl gestern in der Tagesschau gewesen sein, als dieser Bericht über den Bundestrojaner kam, dass sie direkt Leute vom Chaos Computer Club interviewt haben. Und die haben sie natürlich nicht irgendwo interviewt. Sie haben sie interviewt in irgendeinem Kellergewölbe mit so unverputzten Backsteinwänden. Im Hintergrund lief irgendwie der Film 23 in einer gelbstichigen Version, wahrscheinlich irgend so ein Telesync-Screener-Teil. Also richtig wie das Klischee bedient, ja, die Computer-Nerds, die irgendwo im Keller hocken. Fand ich wieder super. Ja, ich habe, ich weiß gar nicht, das ist auch schon länger her, ich habe mal irgendwann in, was war das denn? Das war nicht nur einfach ein Bild, das war, glaube ich, eine Beschreibung oder mal so ein, was ist das eigentlich über so ein Gerät, was die auch die Behörden dazu benutzen, um Handys oder Smartphones auszulesen. Also hier, du steckst das iPhone dran oder ein HTC oder sonst was und da war irgendwie eine Kompatibilitätsliste von schlag mich tot 270 Modellen. Und dann hast du halt so die Möglichkeiten, dir irgendwie Anruflisten auslesen zu lassen oder SMSs oder gelöschte SMSs oder sonst was. Vom Prinzip so wie so ein Gerät, was du in der Kfz-Werkstatt, was der Typ vorne an dem Motor ransteckt, um die Fehlercodes auszulesen. Halt auch so im industriellen Baudesign. Und ja, unten halt voll der Rattenschwanz mit Adaptern, um die ganzen unterschiedlichen Docking-Dinger abzufrühstücken. Und ja, das ist ja auch so ein, ich meine, ähnlicher Ansatz, ne? Irgendwie crazy Technologie, um ja, an Zeug zu kommen. Ja, die Methodik, die ich da kenne, ist einfach so ein Koffer, in dem eine kleine Mobilfunkantenne, eine Mobilfunkstation drin ist. Die wissen dann, wen sie abhören wollen, stellen sich mit dem Koffer in die Nähe von dem Typ. Sein Handy wählt sich, weil es eben die nächste Station ist, direkt über seinen Koffer ein und dann kriegt er alles mit, was der da tut. Das klingt aber auch wie im schlechten Film, oder? So der Funkkoffer. Ja, das ist scheinbar wirklich so. Also das habe ich gehört. Ich habe es natürlich noch nie gesehen. Geschweige denn. Das sind wahrscheinlich einfach die alten C-Netz-Telefone mit Leder bespannt. Die haben ja auch schon die Größe. Komplette Technologie drin und ja. Die C-Netz-Telefone, diese großen Knochen, die am Anfang jeder gehabt hat. Super. Nicht zu vergleichen mit dem iPhone von heute, was uns wahrscheinlich auch schon direkt zum nächsten Thema bringt. Ja, also Bundestrojaner fertig. Du hast keinen, ich habe keinen und wir wollen den eigentlich auch nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich einen habe oder nicht. Aber hat der CCC nicht irgendwie irgendeine Software, wo man es rausfinden kann? Ich glaube, die haben die Antivirenhersteller informiert, sodass die Signatur irgendwie jetzt durch die ganzen Dinger durchgeht und irgendwann der ganze Kram erkannt werden sollte. müsste man aber auch mal näher verfolgen. Ich meine, das ist irgendwie am Samstag passiert. Gerade mal 3 Tage her. Und ich finde, dafür ist da irgendwie schon relativ viel Action. Ja, obwohl dann auch wieder die Frage ist, dürfen die einfach die Signatur rausrücken und dürfen die Virenhersteller das Ding überhaupt als Virus erkennen lassen? Weil immerhin, wenn es ein vom Land, also von der Bundesregierung initiiertes Werkzeug gegen Kriminalität ist, dann behinderst du ja Staatsbeamte in ihrer Arbeit. Und ich glaube nicht, dass du das Ding einfach so auf die Virenliste setzen darfst. Ja, ich glaube, es kommt halt echt darauf an, was das Ding irgendwie kann und was es nicht kann. Und wenn da halt wirklich die Möglichkeit besteht, irgendwie über ungesicherte Kanäle externen Schadcode nachzuladen, ist es schon was, wo vielleicht der ein oder andere... Ich kenne mich in der Industrie der Virenhersteller nicht aus, aber ich denke mal, dass das schon irgendwie was ist, wo der ein oder andere vielleicht drauf aufspringt. Ja, aber ich glaube, solange das nicht wirklich, also nicht bestätigt ist oder einfach irgendwie abgefrühstückt, das Thema, wird da, glaube ich, keiner das Ding auf die Virenliste setzen. Erst wenn wirklich bestätigt ist, dass es nicht verfassungskonform ist. Ich glaube, dann kann man sich trauen. Ansonsten würde ich mich als Hersteller das nicht trauen. Dann kriegst du ja ruckzuck eine Klage vom Staat. Das wäre jetzt mal irgendwie so die Beweisprobe für die Piratenpartei, die sich hinsetzt, das Zensursula-Gesetz verabschiedet und dann nachweist, dass man über den Bundestrojaner Kinderpornos nachladen kann und der Bundestrojaner dann auf die Zensurliste kommt. Dann hätten sie mal geownt hier. Die Piratenpartei. Ja, du sagtest irgendwas von iPhone. Nächstem Thema. Ja, iPhone. Steve Jobs ist tot, Christian. Ja. Mensch. Ich muss da immer vorsichtig sein, was ich so sage, weil so menschlich gesehen ist es halt schade, weil da halt einfach so ein Mensch weg ist. Aber ja, für mich war es halt nicht irgendwie so der Visionär, für wie das manch andere ist. Warum nicht? Ich kann es dir nicht sagen. Wahrscheinlich ist es einfach wirklich so eine Antipathie, die ich habe, weil das Ganze... Also ich kam mit der Geschäftspolitik von Apple nicht wirklich klar. So mit Apps durch irgendwie Zensurstellen bringen, oder was heißt durch Zensurstellen, durch Bewertungsstellen bringen oder gebündelte Kanäle auf iPhone angewiesen sein, um die Musik und also diese ganzen Sachen, die haben mich einfach so angepisst, dass es für mich gereicht hat und da halt zu dem Mensch, der die technischen Visionen hat und irgendwie die Geräte massenmarktkompatibel gemacht hat, was ich nicht absprechen will, schwingt es halt immer mit. Und da denke ich mir, ja, schön, der hat zwar Geräte gebaut, aber das ist halt auch irgendwie, der hat halt auch versucht, so irgendwie seine Philosophie durchzusetzen. Und das kann er auch machen, aber das ist halt irgendwie was, wo ich nicht so d'accord mitgefahren bin. Und deswegen habe ich zu dem Thema eigentlich immer relativ wenig zu sagen. Ich rante da gern mal ab und finde das alles scheiße. Aber ja, ich hab den Mensch halt nicht gekannt und ja, das habe ich aber die ganzen anderen Leute, die so tagtäglich in der Zeitung stehen und sterben, die habe ich auch nicht gekannt. Von daher ist das jetzt für mich nicht der große Unterschied. Das ist so meine persönliche Meinung. Ja, ich verstehe das. Ich kann mich zu Apple an sich eigentlich auch wenig äußern, weil Ich sehe das genauso wie du. Also ich konnte mit dieser Politik auch nie was anfangen. Ich hielt die Geräte immer für absolut grandios. Also vom Design, von der Bedienung her, immer wenn ich mal eins gesehen habe, bedient habe, fand ich es famos. Aber ich mochte das auch nicht, dass ich, wenn ich ein iPod habe oder ein iPhone, das Ding erstmal über iTunes aktivieren muss, dann immer an iTunes gebunden bin oder nur über Umwege da irgendwie Dinge draufladen kann, MP3s hören kann. Es lief immer alles über iTunes und deshalb habe ich mir nie eingeholt. Bis zu dem Tag, als ich gesehen habe, dass es eine extra Firmware gibt, die du dir drauf spielen kannst auf dem iPod. Und dadurch eben das Ding wie eine Festplatte benutzt. Was war das denn? War das Rockbox? Das war Rockbox, ah, genau. Cool. Und da ich die Geräte an sich immer extrem genial fand, habe ich mir irgendwann diesen 60 GB iPod, weiß nicht, Generation 5 war das, glaube ich, geholt. Den habe ich bis heute. Ich liebe dieses Ding. Es ist ein hervorragendes Gerät. Nur ich habe halt die Rockbox drauf und bin somit komplett von iTunes unabhängig. Insofern, also ich finde schon, dass, also, und er hat ja auch allen Android-Geräten, alles, die es heute so gibt, den Weg geebnet. Also der Typ hatte schon eine Vision. Und die hat er durchgesetzt. Er hat sie lange dafür gebraucht, auch bis er die ganzen Musik-Labels davon überzeugt hatte. Aber er ist da seinen Weg gegangen. Und ich denke schon, dass er, also er war natürlich ein knallharter Geschäftsmann. Ja, also sowas, was man so mitbekommt, muss es schon ganz schön der Knochen gewesen sein. Aber ich glaube, wenn du so viel Erfolg hast und so eine Vision hast, die du so zielstrebig verfolgst, dann bist du eigentlich, dann bist du hochgradig irre. Und ich glaube, also das fasziniert mich so an diesen Menschen, ja, dieses Besessene von dieser Idee, dieses Durchsetzungsvermögen. Also das gilt für ihn genauso wie für andere Menschen. Das ist bei Bill Gates bestimmt genauso. Das ist bei dem Zuckerberg genauso. Das ist bei, keine Ahnung, bei Lady Gaga genauso. Die sind alle irgendwie irre. Wenn du nicht irre bist, dann kriegst du nicht so einen Erfolg auf die Kette. Und das begeistert mich an solchen Menschen immer. Und ich meine, er wusste ja wohl auch scheinbar, dass er, also schon ziemlich lange, dass er sterben würde. Und allein da schon dieses Ding noch so weiter durchzuziehen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Der Mensch ist ja nicht einfach so abgetreten. Ich bin fest der Meinung, dass er für die nächsten 10 Jahre seine Vision schon irgendwo schriftlich abgelegt hat und dass Apple eigentlich darauf hinarbeitet, da das nächste große Ding zu launchen, was immer noch auf die Kappe von Steve Jobs geht. Ja, ich meine, du hast ja Produktentwicklungs- oder ja Produktentwicklungszyklen, die sich ja auch über das ein oder andere Jahr her langziehen und klar ist da irgendwie noch Zeug in der Pipeline. Ja. Es ist ja wie bei den Musikern, ne? Wenn der stirbt, kommt irgendwie nochmal ein Album raus mit irgendwelchen neuen Hits, die in irgendwelchen Aufnahmeschubladen verschwunden sind. Ja, genau. Wenn es denn Hits sind, ich meine, ich erinnere nur an dieses Michael Jackson Album, was rauskam im Frühjahr oder wann das war. Das war wirklich schlecht. Ja. Das waren halt Dinge da, die hättest du besser nicht veröffentlicht. Aber anderes Thema. Was ich fühle mich nur letzte Woche. Ich möchte nochmal ganz kurz einhaken. Also Ich habe, glaube ich, gar nicht das Problem mit Apple an sich oder mit dem Steve Jobs irgendwie, sondern ich habe, glaube ich, eher das Problem von diesem Personenkult oder diesem Fanboy-Geeier, was da hinterherhing. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich so diese Streitigkeiten hier, Windows oder Linux, dass das irgendwann mal gegessen wäre und kurz nachdem da irgendwie Ruhe eingekehrt ist, ging es dann halt mit der Apple gegen Windows oder Apple gegen hier Geschichte wieder weiter. Und ich glaube, das hat mich dann einfach zu dem Zeitpunkt übersättigt, dass ich von dem ganzen Scheiß nichts mehr hören wollte. Mhm. Ja, finde ich absolut nachvollziehbar. Ich meine, wo du gerade übersättigt sagst, als Steve Jobs letzte Woche gestorben ist, hat mich das extrem schnell angenervt, überall Nachrufe und irgendwelche Kolumnen zu lesen, ja, und es ist ja nicht, also gut, von der Presse ist nichts anderes zu erwarten, da will ich mich gar nicht drüber beschweren, ja, mal abgesehen davon, dass irgendwie teilweise auf den Newsseiten 2 oder 3 Artikel zum Thema waren, dann langt ja irgendwie auch einer, der alles zusammenfasst. Aber es hat wirklich jeder irgendwas dazu gesagt, ja, also so viele Leute schienen wirklich betroffen davon zu sein. Ich bin dann bei Google auf meinem Handy, da gibt's ja bei Google Plus so eine, nicht nur deinen persönlichen Nachrichtenstream, sondern wenn du nach links scrollerst, auch so ein Stream von Leuten, die öffentlich was gepostet haben, in deiner Nähe. Ja, genau. Und auch der ganze Stream war voll mit Rest in Peace, Steve Jobs. Er war ein Visionär, ein Genie. Und nur so, also jeder hat versucht, sich in intellektuellen oder in möglichst hochtrabenden Aussagen zu übertreffen und jeder wollte irgendwas Schlaues, Berührendes, Bewegendes dazu sagen. Jeder hat irgendwie versucht, einen Bezug herzustellen. Ich glaube, ja, das ist das, was irgendwie nervt. Ja, also mich hat das auch extrem genervt letzte Woche. Nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, ich finde, also der Mann war grandios, der hat eine Menge erreicht. Ich bewundere solche Leute und dass er jetzt gestorben ist, war scheinbar unvermeidbar. Schade drum, aber ich meine, das, was er aufgebaut hat, wird die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall weiter bestehen. Danach wird man sehen, ob sich irgendjemand findet, der ähnlich visionär ist. Ja, wir werden sehen. Also ich meine, ich habe ja auch durch die technischen Visionen irgendwie meinen Vorteil erreicht, obwohl ich jetzt nicht irgendwie halt die Geräte gekauft habe. Aber klar hat es irgendwie auch das Konkurrenzgeschäft irgendwie belebt, ne? Auf jeden Fall. Tja. Mal gucken, wann der Erste sich meldet, der irgendwie die Umrisse von Steve Jobs auf seinem Toast eingebrannt findet. Jetzt findet man nicht mehr Jesus irgendwo oder Maria als Abbild, die einem erschienen sind, sondern wahrscheinlich auch noch Steve Jobs. Ja, Biografien und Filme sind ja irgendwie schon im Gespräch. Ja, richtig. Biografie kommt raus, Film soll gedreht werden. Und magst du mitspielen? Oder die Musik dafür machen? Die Musik würde ich sehr gerne dafür machen, auch wenn ich da wahrscheinlich zu inkompetent für bin. Aber ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Ich fand schon den Facebook-Film Social Network fand ich schon extrem gut. Ja, den habe ich auch gesehen, den fand ich auch nicht schlecht. Also durchaus irgendwie Potenzial mal anzugucken. Also ich hatte ihn ewig lange hier rumliegen und habe mir gedacht, ach nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann irgendwann einfach mal versucht, so neutral rangegangen und ja, nee, cool, passt schon. Ja, ich fand den saugut. Danach wollte ich auch unbedingt Milliardär werden. Arschloch-Milliardär oder Milliardär einfach so cooler? Was ist ein Arschloch-Milliardär? Ich weiß nicht. Das erklär mir jetzt mal. Naja, du benutzt halt viel Geld, um viele schlechte Sachen zu machen. So, du beutest Leute aus, um noch mehr Geld zu machen. Und nein, das doch nicht. Nee? Nein, ich will einfach nur Milliardär werden mit einer coolen Geschäftsidee. Ich will doch keine Leute ausbeuten. Meinst du, es gibt noch coole Geschäftsideen, die man umsetzen kann, ohne Leute auszubeuten? Oder sind die alle weg? Nein, auf jeden Fall gibt's die. Also ich meine, welche Geschäftsideen außer Diamantenabbau in afrikanischen Dschungel sind denn jetzt irgendwie mit Leute ausbeuten verbunden? Ich weiß nicht, aber ich muss jetzt gerade den Anker ergreifen. Was hast du gesagt? Afrikanische Dschungel? Ja, Diamantenabbau im afrikanischen Dschungel. Genau, da muss ich den Schlenker irgendwie wagen, weil ich habe hier heute mir was angeschaut und ich konnte nicht mehr vorlachen. Ich glaube, wir hatten es schon mal ganz kurz, diese Nigeria-Scam-Leute kennst du, ne? Oder hatten wir schon? Ja, ne? Genau. Ja, und da habe ich heute irgendwas an mir vorbeigeschwappt, wo halt auch einer geantwortet hat auf die Mail und gemeint hat, ja hier, ich würde gerne mitmachen bei deinem Business, aber ich habe irgendwie das Problem, dass ich hier in einem Forschungsprojekt von meiner Firma festhänge und da geht es irgendwie um Handschrift und Handschrifterkennung und du kannst aber hier einfach uns mal helfen und schickst uns halt irgendwie handschriftlich geschriebene Seiten und du wirst dann halt nach der Anzahl der Seiten bezahlt, Minimum Abgabe ist irgendwie 100 Stück und hier hast du dann mal ein PDF, was du halt abschreiben kannst. Dieser ganze Dialog ging halt irgendwie über 10, 20 Mails und die haben sich dann so weit belabern lassen, dass der Typ, der den Nigeria-Scammer halt irgendwie rankriegen wollte, den dazu gebracht hat, das komplette Harry Potter-Buch handschriftlich abzuschreiben und ihm eingescannt zuzuschicken. Und hat dann danach gemeint, ja, und wegen der Geldüberweisung habe ich ja jetzt rausgekriegt, dass das Konto, auf das du das haben willst, von irgendeinem Typen ist, von dem mir mein Police Officer gesagt hat, nee, das geht nicht, das ist ein böser Mann und mit so jemandem mache ich kein Business. Und dann einfach den Mail-Dialog abgebrochen. Sehr schön. Muss ich mal verlinken. Ich habe mich wirklich schlapp gelacht, als ich das Ding gesehen habe. Wirklich, du hast so 250 Scans von handschriftlich eingeschriebenen Harry Potter Seiten. Göttlich. Oh Gott. So, das muss ich kurz loswerden. Ja. Mir ist gerade, als ob du das letzte Woche schon mal erzählt hast, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, der ist mir heute erst über den Weg geflattert, der Link. Okay. Da war das wahrscheinlich wieder irgendwie hier so die Standardgeschichte mit hier, da hält man ein Schild hoch und lässt man ein Bild machen, aber... Ah ja, richtig, genau, das war das. Knaller. Tja, ja. Tja. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ja, unehrliche Arbeit und sowas. Ja. Nee, ja. Aber ich hab leider auch noch kein Konzept irgendwie für... menschenverachtende Milliardärbildung. Erpressung. Erpressung? Einfach dir einen Milliardär suchen und sagen, hier, gib mir deine Asche. Genau. Womit würdest du denn erpressen, wenn du jemanden erpressen müsstest? Kann man da was Allgemeines? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen sollte. Ich weiß nicht, ob du oder ich hier einen Bundestrojaner auf dem Rechner haben. Ja, selbst wenn wir ihn auf dem Rechner haben, ist es scheißegal, wenn wir das File danach veröffentlichen. Stimmt. Aber stimmt, es wäre ja schon fast irgendwie Straftatenplanung. Von daher sagen wir einfach, wir sind ganz lieb und wollen niemanden erpressen und haben auch gar keinen Masterplan für sowas. Eben. Und wir haben auch keine Zangen für Fingernägel. Achso, auf gar keinen Fall. Ja. Ja. Gibt's noch was, worüber man reden müsste? Was ist denn noch so passiert letzte Woche? Steve Jobs hat alles überschattet. Der Rettungsschirm für die europäischen Pleitestaaten ist in Gefahr, habe ich vorhin gelesen, weil die Slowakei? Naja, irgendwie so ein Land da rechts, die Abstimmung nicht hinkriegt, beziehungsweise irgendwie mehr Leute für Nein stimmen. Das finde ich lustig. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, dass ich diese ganze Banken-, Schulden-, Länderumfallgeschichte irgendwie nicht blick. Aber das liegt erstens mal daran, dass ich mit dieser ganzen Finanzmarktgeschichte nicht so wirklich mich irgendwann mal auseinandergesetzt habe. Und ansonsten ist es halt irgendwie immer nur, oh, wir werden alle sterben, alles geht kaputt und die kleinen Anleger müssen es bezahlen. Und dann gibt es irgendwie noch Boni und Rettungen und dann springt der Staat wieder ein und irgendwie ist immer alles voll scheiße und es wird immer schlimmer. Aber ich check das alles nicht. Das war doch schon hervorragend zusammengefasst. Ich glaube, viele Leute, die du im Fernsehen siehst, blicken da auch nicht mehr. Meinst du, ich bewege mich da einfach in guter Gesellschaft? Ja, oder war doch, ging doch neulich durch Facebook irgendwie so ein Video, wo die Abstimmung war über den Rettungsschirm im Bundestag. Letzte Woche war das, glaube ich, Donnerstag. Und danach also. Leute gefragt haben oder sowas, ne? Und danach haben sie die Bundestagsabgeordneten gefragt, über wie viel Geld sie jetzt gerade abgestimmt haben. Das ging um 212 Milliarden. Und also einige von den Abgeordneten, die sie gefragt haben, die konnten weder sagen, welche Länder schon unter dem Rettungsschirm sind, noch um wie viel Geld es überhaupt geht, aber Hauptsache mal abstimmen. Also das fand ich schon extrem peinlich. Ich bin echt entsetzt gewesen vor meinem Rechner, als ich das gesehen habe. Also das, ich weiß nicht, da verliere ich jedes Mal den Glauben an unsere Politiker. Es kann nicht sein, dass 10 Leute irgendwie das Land regieren, die halbwegs Ahnung haben und der Rest, der im Bundestag sitzt, schert sich irgendwie nicht darum, wie hoch die Zahlen da eigentlich sind, sondern geht da einfach hin, trinkt Kaffee, hebt mal ein Kärtchen nach Bauchgefühl und geht dann wieder zurück ins Büro und kassiert nach 8 Jahren Bundestagszugehörigkeit irgendwie eine fette Pension, die sicher ist. Das ist natürlich sehr überzogen dargestellt. Die meisten wissen es wahrscheinlich, aber es hat mich doch schon sehr schockiert. Ja, aber man hat das ja irgendwie ganz oft, dass wenn man in irgendwelchen Themen relativ fit ist, betrachte jetzt einfach mal diese ganze Internet-Netzwelt, IT, Internet-rechtsfreie Raumgeschichte, wie oft du dir da irgendwie irgendwelchen Bullshit anhörst und wenn du dir dann überlegst, wie das bei Themen ist, wo du keinen Plan von hast, die können mir von Banken, Rettungsschirmen und... High-Sophisticated Hedge-Sozialfonds alles erzählen. Ich glaube, das machen die auch. Weil bei den Netzthemen machen die das bei den Leuten, die keinen Plan von den Netzthemen haben, halt auch so. Das ist vollkommen richtig, aber wenn du abstimmen musst über solche Themen, dann ist es dein verdammter Job, dich darum zu kümmern, das zu verstehen und dann eine fundierte Entscheidungen zu fällen und also und dann ein Kärtchen zu heben. Dafür werden die gut bezahlt. Vielleicht verdienen sie alle nicht gut genug. Vielleicht müsste man das alles ein bisschen umkrempeln und denen einfach richtig viel Schotter bezahlen und das Ganze ein bisschen direkter wählbar machen, dass du Stimmen laufend geben kannst, wieder entziehen kannst, wenn der Mann nicht deine Meinung vertritt oder die Frau im Bundestag, dass man das alles vielleicht ein bisschen flexibler gestaltet. Ja, wahrscheinlich aber, einfach so viel Kohle geben, dass diese ganze Lobby-Scheiße irgendwie nicht mehr funzt. Auch das, ja. Also ich finde, Politiker sollte Politikerberuf bleiben und die sollten nichts nebenbei machen, in keinem Aufsichtsrat sitzen und das ist natürlich ein extrem großes Thema, was wir da anreißen, sollten wir vielleicht mal wann anders diskutieren, weil es grundsätzlich extrem interessant ist. Aber ich finde, es geht einfach nicht, dass du abstimmst und dann keine Ahnung davon hast, was du da eigentlich abgestimmt hast. Das geht nicht. Das wäre ja, wenn wir nicht morgens den falschen Rechner einschalten. Ja, klar. Und dann bei anderen Sachen, wenn es irgendwie darum geht, mal so die Nebenauskünfte aufzudecken, dann wird halt irgendwie blockiert, was blockieren geht, um das Ganze halt ja so lange wie es geht irgendwie zu verzögern. Ne? Ja, obwohl mittlerweile Nebeneinkünfte sind offen, ne? Es hat aber auch länger gedauert. Ja. Ja, ja. Das war der Rettungsschirm. Und sind wir jetzt gerettet? Oder, nee, damit retten wir ja andere, ne? Also, wir sind gerade sowieso gerettet. Ach, nö, im Moment ist noch gar nichts gerettet. Ich meine, auch wenn der Rettungsschirm aufgespannt würde, wäre ja noch gar nichts. Ich meine, dann kannst du die Uhr stellen, stellst sie ein halbes oder dreiviertel Jahr, vielleicht auch ein Jahr später und dann hast du genau dasselbe Thema wieder. Weil ich meine, gibst du Griechenland 200 Milliarden, na gut, so viel sind es nicht, gibst du Griechenland die Milliarden, die es braucht, dann kann es erstmal kurzfristig alle Zinsen bedienen und ein paar Schulden abbauen. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Wirtschaft am Boden ist und dass die weiterhin Geld brauchen, um ihre Leute zu bezahlen. Ich glaube, das Problem ist gar nicht mal, die Leute zu bezahlen, sondern dass einfach erstmal irgendwie Kohle gebraucht wird, um die ganzen Zinsen zu bezahlen. Ja, ja, klar. Also ich glaube, wir können das Fass irgendwie noch größer aufmachen, wenn du dieses ganz komische System angreifst. So Aktiengeschichten hier und da, da kann ich ja vielleicht noch irgendwie mit klarkommen, aber sobald es dann irgendwie so in die virtuellen Sachen wie mit Optionsscheinen und abstrakter Handel, der nichts mehr mit der eigentlichen Ware oder Firmenanteilen zu tun hat, da machst du die Probleme ja irgendwie selber, weil ich meine, du kannst zwar auf dem Zettel lustig erwirtschaften, aber wenn halt Geld erzeugt wird, muss es halt später halt auch immer mit irgendwas aufgewogen werden und das lässt sich halt nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln. Ja, klar, ich meine, also ja, ich gebe dir da erstmal recht, aber im Grunde ist es ja nichts anderes wie ein Wettbüro. Du musst ja nicht auf Aktien setzen, du kannst ja einfach sagen, ich wette heute, dass der DAX fällt. Ja? Und dann setzt irgendjemand einen Preis dafür fest, was du bezahlen musst und wie viel du mehr kriegst, wenn du, wenn der DAX dann steigt, tatsächlich fällt und was du verlierst, wenn er steigt. Und am Ende ist es ja nichts anderes, wie wenn du jetzt bei Bet and Win irgendwie eine Fußballwette eingehst. Das ist einfach, du nimmst Geld. De facto hast du das Geld, du setzt es ein und eventuell ist es weg und eventuell verdoppelst du es. So. Das ist ja, finde ich, ich meine, das wird woanders in Sportwetten auch gemacht. Ich finde es an der Börse jetzt auch nicht schlimmer. Problem ist halt, wenn du wie ein Staat Griechenland einfach diese Einkünfte nicht hast und dann trotzdem anfängst, da mords die Schulden aufzunehmen, obwohl du weißt, dass du sie niemals bedienen kannst. Ja, und das gehört es einfach zu unterbinden. Ja, da ist halt einfach die Frage, wie du skalierst. Ne? Wenn es im kleinen Rahmen okay ist und irgendwie funktioniert, heißt es halt nicht, dass du es irgendwie aufs ganze Große ausdehnen musst. Aber ich habe halt jetzt auch keinen Alternativvorschlag, wie man es irgendwie besser machen könnte. Ja, gut, ich meine, wenn es so einfach wäre, dann hätte man sich ja schon länger zusammengesetzt. Ich glaube, du musst wahrscheinlich wirklich anfangen, im europäischen Raum eine Wirtschaftsregierung zu etablieren, zusammenzuarbeiten und zu gucken, welche Länder sind da gerade, also leben über ihre Verhältnisse und musst die dann auch entsprechend sanktionieren. Ich meine, es bringt dir dann wahrscheinlich nichts, sie zu sanktionieren, indem du ihnen noch mehr Strafgelder abverlangst, aber dann vielleicht einfach sagst, so, jetzt hast du dann den Bogen überspannt und jetzt kommt hier unser Sondereinsatzkommando und entzieht dir ein bisschen Souveränität, was dir deine Regierungstätigkeiten was die eben betrifft, oder deine Finanztätigkeiten, das ist natürlich ein sehr harter Eingriff. Also du, theoretisch kannst du nicht einfach hergehen und kannst mit irgendeiner möglichst objektiven Einsatztruppe europäisch legitimiert in ein anderes Land gehen und kannst dort einfach sagen, was sie jetzt tun sollen. Aber ich finde, das gehört dazu, dass du sagst, ich will in die Europäische Union eintreten, und wenn ich zu Europa gehören möchte, zu dieser Union, dann muss mir halt auch irgendwie die Spielregeln einstellen. Genau, richtig. Diese Spielregeln gilt es zu definieren. Das ist ein ganz hartes Thema. Das ist ähnlich hart wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Verfassung zu definieren. Und das ist, da musst du viele verschiedene Punkte unter einen Hut bringen. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe, ja, aber das gilt es jetzt anzugehen. Ja, ist halt so eine Kombination aus irgendwie so Nachkriegsaufbau und Währungsreform in einem. Ja, also im Endeffekt ist es ja so, dass dieser Währungsmarkt, der ist ja der aktuellen Gesetzeslage meilenweit voraus. Ja, die Globalisierung, die irgendwann Ende der 80er an Fahrt aufgenommen hat, die hat ja ein Ausmaß erreicht, wie man es an der Finanzkrise gesehen hat. Ja, da hast du auf der einen Seite der Welt kollabieren da diese Hauskredite, und die ganze Welt wird in Mitleidenschaft gezogen, weil überall Schulden weiterverkauft wurden, überall jeder ist mit jedem vernetzt, was die Finanztransaktionen betrifft. Das hat ein Ausmaß angenommen, da ist die Gesetzgebung einfach noch lange nicht so weit, um da mitzuhalten. Und genau das musst du jetzt versuchen, Europa anzugehen. Einfach diese Globalisierung, diese Vernetzung der Wirtschaft muss sich auch in den Gesetzestexten widerspiegeln. Und dazu gehört auch, dass eine unabhängige Kommission, die natürlich demokratisch legitimiert sein muss, jetzt europaweit irgendwie eingreifen kann, wenn auf einer Seite dieser Staatengemeinschaft irgendwie was Blödes passiert. Das muss auch jeder einsehen. Das geht einfach nicht anders. Du kannst nicht sagen, ich habe hier eine liberale Marktwirtschaft, die extrem global, extrem verzahnt funktioniert, aber ich sehe es nicht ein, dass irgendjemand mir in meine Dinge reinfuscht. Das geht einfach nicht. Ja, und da wird eine Menge Arbeit jetzt auf die Regierungsvertreter zukommen in den nächsten 20 Jahren. Und bis dahin werden wir noch die eine oder andere Krise durchleben, da bin ich ganz sicher. Ja, um irgendwie was aufzubauen, muss man halt statistisch gesehen vorher irgendwie mal aufs Maul fallen. Ne? Und ja, genau. Du musst immer erstmal im Rücken zur Wand stehen, damit Dinge erledigt werden. Ne? Angegangen werden. Ja, spannend. Es bleibt spannend. Das heißt, wir können hier Bundestrojaner und Finanzkrisen weiter beobachten. Genau. Sehr schön. Ja. Aber passt zum Gitarrensound im Hintergrund. Da macht die Pause gar nichts aus. Ich höre es nur ganz leise. Aber das ist auch okay so. Ja, ich habe das jetzt alles irgendwie so gestellt, dass das alles dezent im Hintergrund sein sollte. Und wenn sich noch irgendjemand beschwert, dann Pech gehabt. Das bleibt jetzt so. Ich finde es cool. Gut. Also für mich ist es so, in der Lautstärke auch zu ertragen. Und wenn es nicht lauter ist, wie es bei mir gerade ankommt, finde ich das eigentlich auch okay. Also ein Gitarrensolo während eines Gespräches im Hintergrund laufen zu lassen, ist natürlich auch sehr mutig. Ja, ja, irgendwas muss man machen. Es darf nicht reden, es darf nicht Snare und Hi-Hatzen. Vielleicht finde ich mal so afrikanische Musik, die nur aus so Klicklauten besteht. Nicht. Ich fand den allerersten Track, in der allerersten Sendung, die wir zusammen gemacht haben, immer noch am coolsten bisher. Der war echt angenehm im Hintergrund. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war. Ich auch nicht, aber irgendwo hier liegt er noch. Muss ich mal gucken. Meinst du, wir sollten einfach immer dieselbe Musik spielen? Och nö, ich denke nicht. Ne? Und dann reden wir auch immer dasselbe. Mal gucken, wann es einer merkt. Ja. Ja. Vielleicht kann man so irgendwie Feedback provozieren. Stell einfach immer dieselbe Serie rein und lass die Nummer hochlaufen. Ja, und die Pfeilgröße hochrechnen, damit sich die Datei irgendwie, damit es jedes Mal mehr aussieht. Ja, was habe ich noch? Was hätte ich noch als Thema? Ich habe noch irgendwie dieses italienische Wikipedia-Thema, fand ich noch relativ interessant. Da kann ich Um was natürlich auch geht's da? nur fundiertes Halbwissen dazu beisteuern, aber so wie ich das mitbekommen habe, ist es gerade so, dass die italienische Wikipedia aus ist. Und wenn du die ansurfst, bekommst du so eine Infoseite angezeigt, wo drauf steht, dass im italienischen Parlament gerade irgendwie so ein Gesetz zur, ich weiß nicht, ob es in der Verabschiedungsphase oder in der Diskussion oder irgendwie in der Entstehung ist. Jedenfalls geht es irgendwie darum, dass an Publikationen, nee, wenn du, warte mal, wie formuliere ich das am besten, dass wenn du eine Publikation veröffentlichst, dich jeder dazu zwingen kann, mittels dieses Gesetzes eine Gegendarstellung ja, auch zu veröffentlichen. Und zwar unabhängig vom Wahrheitsgehalt. Das heißt, ich kann irgendwie einen Artikel schreiben, wo ich schreiben kann, hier, der Tom und seine Worf-Magazin-Webseite, die machen Kinderarbeit in Indien. Und nee, die machen keine Kinderarbeit in Indien. Und dann kommt einer und sagt, ja hier, mach doch mal eine Gegendarstellung, weil da fühle ich mich irgendwie in meinen Rechten verletzt. Okay, das war jetzt voll das Scheißbeispiel, aber jedenfalls ist es halt so, dass jemand ankommen kann und kann sagen, hier, mach mal Gegendarstellung und das ist gar nicht so. Und dann haben halt die Leute von Wikipedia gesagt, wenn dieses Gesetz durchkommen würde, wäre halt so eine Institution wie die Wikipedia überhaupt nicht mehr möglich, weil vom Prinzip an jedem Artikel, der irgendwie existiert, halt ja, Leute irgendwie Gegendarstellungen erzwingen könnten. Und die dann halt gesagt haben, ja, hier, um mal ein bisschen Druck auf die Bevölkerung auszuüben, damit die das auch alle scheiße finden, schalten wir halt jetzt mal ab und stellen diese Infoseite online. Ja, so viel die Hintergrundgeschichte dazu, und das finde ich eigentlich irgendwie schon relativ kaputt. Ich bin gerade mal drauf gesurft, also das scheint mir alles funktionsfähig, bis auf so einen Infokasten, der da oben läuft. Ah, ist wieder, weil irgendwie gestern oder vorgestern war es, glaube ich, noch aus. Ich glaube, diesen Infokasten kannst du dir auch noch übersetzen lassen. Da steht nochmal drin, Ja, was genau ist. ich habe das gerade mal von Google übersetzen lassen. Das ist eine sehr lustige Satzbauweise. Ich glaube, die hatten sogar einen originalen Text, wo du einfach im Wikipedia wechseln konntest, aber. Ja. Aber da schließt sich der Kreis, weil scheinbar gibt es nicht nur hier irgendwie Politiker, die Sachen beschließen, die, ich weiß nicht, wie die Hintergrundgeschichte ist, aber wahrscheinlich wird es auch irgendwie, ja, ich meine, du musst ja irgendwie einen Hintergedanken haben, wenn du sowas beschließt. Und der wird halt entweder daran bestehen, dass dir irgendjemand sagt, hier, guck mal, mach das mal, weil das schadet uns, oder du von dir selbst sagst, hier, sowas wollen wir, weil das schadet mir. Und ich finde das dann halt ganz schön dreist, sowas dann, ja, irgendwie in Angriff zu nehmen. Ja, das ist richtig. Also, weiß nicht, ich habe ganz ehrlich, ich kann es auch gar nicht nachvollziehen irgendwie. Ich finde es so, das ist auch total merkwürdig. Also, ich mag da auch so gar nicht recht, irgendwas zu sagen, weil ich eigentlich total hirnrissig finde. Das ist eine. Nee, finde ich zu hirnrissig, als dass ich da irgendwas zu sagen möchte, eigentlich. Echt, weil, also mich nervt das einfach nur, wenn da irgendwelche Leute meinen, sie müssten da Zensur üben in irgendeiner Richtung. Oder nicht mal Zensur, aber irgendwie so. Nee, eigentlich interessiert es Sich mich auch übers gar nicht. System stellen irgendwie, ne? Ja, eigentlich interessiert mich das auch gar nicht. Na gut, dann hoffen wir einfach nur, dass es hier nicht so weit kommt. Ja. Ich meine, ich habe das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist, dass ich bei Wikipedia öfter mal Artikel lese, die wertend sind. Und ich meine, es ist ja immer noch eine neutrale Wissensquelle. Und da gibt es extrem viele Artikel, wo Leute mit irgendeinem Halb, also mit irgendeinem Nebensatz oder mit nur so zwei Worten in Klammern oder zwischen Gedankenstrichen eine Meinung implizieren, und das gefällt mir eigentlich nicht. Und ich habe da selber auch einen Account, und wenn ich Zeit habe, dann korrigiere ich das auch meistens mit einer entsprechenden Begründung. Es ist schon nervig, weil es gibt doch schon einige Leute, die nicht wirklich wissen, wie man so ein, also wie man ein Lexikon ausfüllt. Das ist nun mal ein Nachschlagewerk und hat eine Meinung nichts zu suchen. Ja. Das stimmt wohl. Da wäre die interessante Frage, ob das irgendwie ein bisschen mit der Landesmentalität zusammenhängt. Man sagt ja dem Deutschen nach, dass er irgendwie so der Vereinsmeier und der ordentliche, superpünktliche, durchgeregelte Typ ist. Und wenn du dir die deutsche Wikipedia anguckst, ist es ja auch so, dass das Regelwerk man nicht gerade klein ist. Wenn man sich jetzt so wie sagt man, den typischen Italiener vorstellt, da hat man ja auch irgendwie so ein kleines schimpfendes Männchen vorm Auge. Und Uiuiuiui. wenn die Uiuiuiui. italienische Wikipedia auch nur aus kleinen schimpfenden Männchen besteht, ist es vielleicht auch deswegen, Ja, Sexbesessen vergessen. Sexbesessene, kleine schimpfende Bunga, Männchen. Bunga-Party feiernde, sich ärgernde, schimpfende Männchen. Ja, braungebrannte. Ja, genau, das, weißt du, dass da irgendwie in der italienischen Wikipedia auch die ganze Zeit hier Gelati-Gelati-Geschrei ist und die Leute dann deswegen sagen, hier, da schiebe man Riegel vor. Weil ich glaube, wenn du dir die englische Wikipedia mit der deutschen vergleichst, hast du ja auch immense Unterschiede. Ne? Und ich glaube, das wäre auch mal ganz interessant, da so in die anderen Sprachvarianten mit dem Hintergrundwissen reinzuschauen. Aber sind die Regeln nicht in jedem Land gleich? Nein. Echt nicht? Nee, das ist alles, also jede Sprachversion von der Wikipedia ist sozusagen autark, hat ihr eigenes Regelwerk, haben ihre eigenen, ja, ich weiß es gar nicht mal, ob es sowas wie Relevanzkriterien global gibt. Ich glaube so, dass die Deutsche da so mit einer der schärfsten Regelungen hat, wenn du dir mal anguckst in der amerikanischen Wikipedia, da hat jeder scheiß Blumenstrauß, der irgendwie mal in der Simpsons-Folge auf dem Tisch stand, einen eigenen Eintrag. Ja. Und deswegen, also, es gibt ja auch so angepasste, naja, aber da habe ich auch schon ewig nicht mehr reingeguckt, so, wie sagt man so nicht Dialekt, so wie in es gibt aber hier in Frankreich oder in Spanien gibt es ja irgendwie noch so Basken, ne, die da zwar wohnen, aber ihre eigene Sprache haben. Sowas gibt es hier in Deutschland auch. So eigene Dialekte. Bayern. Nicht Dialekte, sondern so Dialekte, die aber, die eine eigene Sprachkultur. Ist das Flämisch oder Böhm? Ich weiß es nicht. Ich liefere da mal einen Link nach. Jedenfalls gibt es da auch nochmal im deutschen Sprachraum zwei kleinere Wikipedia Ableger, die halt nur für diesen Sprachraum sind. Und da kann man sich das halt irgendwie ein bisschen angucken, weil man das versteht. In der englischen sieht man es halt auch, aber da ist mir persönlich der Unterschied halt irgendwie bekannt. Aber ich glaube, ich fände das mal interessant, so zu checken, wie die anderen Sprachversionen der Wikipedia so drauf sind. Aber das mangelt mir natürlich an Sprachkenntnissen. Sind die diese Dialekt-Wikipedias, die du gerade angesprochen hast, Wikipedien, wie heißt es denn in der Mehrzahl? Sind die Wikipedia? sind die denn Teil der offiziellen Wikipedia oder sind das denn einzelne Wiki-Ableger, die jetzt mit der Wikipedia nichts zu tun haben? Die gehören eigentlich dazu. Ich gucke gerade mal im Hintergrund nebenbei, ob ich da irgendwie was finde. Zum Beispiel vielleicht als erstes Alemannisch, aber das ist... Nee. Die Alemannische Wikipedia ist eine Enzyklopädie in der Dialekt vom alemannischen Sprachraum, also vor der Dietschwitz, vom Elsass und von Liechtenstein, Oberbade und Schwabenland und vom Vorarlberg. Und das ist auch so geschrieben, wie ich das jetzt betont habe. Ach so, echt? Mal. Jetzt gar nicht. Die Wikipedia, ich dachte, du wirst jetzt gerade irgendwie wächst in deine... Du freiwillig hilfst alleine, wo ebes in ihre Dialekt waren Beiträge. Und das hat dann welche Adresse? als.wikipedia.org. Ist nicht wahr. Das ist jetzt eine von den Deutschen. Da gibt es noch irgendwie, also was heißt Deutschen, aber halt Deutsch... Man versteht es mit Deutsch. Es gibt hier noch Plattdeutsch, gibt es zum Beispiel. Es gibt die Plattdeutsche Wikipedia unter nds.wikipedia.org. Und da ist der erste Satz zum Beispiel. Ah, das kann ich nicht. Die Portalen sind der Weg, nach themenorientierte Artikels in der Wikipedia zu finden. Einen kompletten Überblick über die Portale gibt es unter wikipedia.org. Unter Themen. Und so hast du halt irgendwie drei oder vier oder ja, drei, ich glaube es waren drei deutsch angelehnte Sprachvarianten. Aber das sind halt auch wieder so relativ kleine Gebiete, wo du das halt irgendwie, ja, da kannst du das irgendwie nicht so überblicken, weil da nicht so ein ganzes Volk dahinter hängt, wo du halt diese Volkvorurteile irgendwie dir mal reinstellen könntest. Du kannst halt gucken, wie die Ostfriesen ticken in der plattdeutschen Wikipedia. Du bist fasziniert und liest die alemannische Wikipedia im Hintergrund. Ja, ich finde es total abgefahren. Also ich meine, da hast du ja nie im Leben, hast du da irgendwie eine halbwegs auch nur annähernd vollständige Enzyklopädie, ja. Ich meine, Helmut Kohl findet er zum Beispiel nicht dafür was über Angela Merkel, und da ist ein Riesentext auf Alemannisch über Angela Merkel. Das ist ja fantastisch. Ich meine, das ist total irre eigentlich. Also ich finde sowas geil. Ja, aber wer liest sowas? Und ich meine, das ist so ein Nischending, und warum stecken die nicht einfach ihre Kraft rein, die Artikel, also andere Artikel wieder zu verbessern, die jetzt irgendwie mehr Leute tangieren, aber... Du meinst, die Leute sollten sich einfach hinsetzen, anstatt der plattdeutschen Wikipedia, also sollten sie ein Google Translate Modul Deutsch, Plattdeutsch oder sowas machen und dann einfach das komplette Ding durchjagen? Irgendwie so, ich weiß es nicht. Also auf der einen Seite finde ich es total vergeudete Zeit, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ist es extrem wichtig, solche Dialekte auch irgendwie am Leben zu halten. Und wenn es eben auf die Art und Weise ist, dann soll es eben auf die Art und Weise sein. Aber meinst du, Sprache lässt sich durch, ja, natürlich, aber lebt Sprache nicht durch Sprache? Also hast du die Möglichkeit, im Geschriebenen eine Mundart festzuhalten oder weiterzugeben? Weil sowas lebt ja irgendwie, ne? Ja, klar. Nee, hast du nur sehr begrenzt, je nachdem, wie es geschrieben ist. Also wenn du es wirklich so sprichst, wie es da geschrieben steht, da wird immer was verloren gehen. Aber ich bin da jetzt gerade voll hin und her gerissen. Auf der einen Seite empfinde ich es als absolute Zeitverschwendung. Auf der anderen Seite finde ich es faszinierend, dass es Leute tatsächlich tun und damit halt einen Teil dazu beitragen, ihren Dialekt zu behalten. Und das ist schon... Um die ganz andere Richtung einzuschlagen, gibt es eine Esperanto-Wikipedia? Das weiß ich nicht. Aber zu Angela Merkel steht hier ein Satz. Das klingt wie Heinz Becker. Das heißt wohl, auf der Forbes-Liste ist Frau Merkel seit 4 Jahren in Folge die mächtigste Frau der Welt. Und hier steht, auf der Forbes-List ist die Merkel seit 4 Jahren in Folge die mächtigste Frau für die Welt. Ja, das ist geil. Ich sehe hier auch gerade irgendwie so ein Ding zum Anklicken. Ich gucke einfach mal, was passiert, wenn ich hier draufklicke. Sie lose der Artikel Kanal Ratte aus Wikipedia, der freie Enzyklopädie, mit dem Stand vom 18. August 2006. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Sender Radiokanal Ratte gehört wie viele andere in Deutschland zum nicht kommerziellen Lokalfunk NKNL und ist somit ein freies Radio. Ja. Sehr schön, oder? Kanal Ratte. Das Radiokanal Ratte. Schön, schön. Ja. Sehr schön. Ich finde ja, man müsste mehr mit der Wikipedia machen. Also, das ist ein Ding, was einfach... Ich weiß nicht, also... Ich wüsste nicht, welches Internetportal oder welches Internetprojekt noch mehr... Ach, mir fehlen da die Worte, ich weiß nicht. Ich finde das Ding einfach vergleichlos. Ist es so? Weil ich meine, das ist ja nicht nur die Enzyklopädie nach vorne raus, die jeder kennt. Da hängt ja noch eine ganze Menge mehr dran, wie das ganze Medienarchiv mit den Bildern oder irgendwie, ach, warte mal, ich muss ja nochmal auf den Knopf drücken, sonst schallt's so. Das Medienarchiv mit den Commons oder irgendwie Zitatsammlungen und sonst was, das ist ja wirklich ein Riesending, ne? Ja. Also es ist wirklich vergleichlos. Es ist fantastisch, was die da aufgebaut haben, dass da so viele Leute mitmachen. Vor allem, dass sie es vom Inhalt her auch so konsistent wie möglich halten und dass da eigentlich relativ wenig Schwachsinn drin steht. Das ist faszinierend, ja. Ja, man muss sich überlegt, dass das jetzt irgendwie über gerade mal 10 Jahre zusammengetragen wurde, ne? Oder noch weniger, 5, ich weiß es nicht, wie alt ist die Wikipedia? Irgendwas zwischen 5 und 10. Ja. Keine Ahnung. Fragen wir doch mal die Wikipedia. Die. Oh, jetzt bin ich natürlich immer noch auf der Alemannischen. Ich muss das auch jetzt mal hier wegklicken im Hintergrund, sonst starre ich da die ganze Zeit noch fasziniert drauf. Ja. Ja, die Stunde ist ja jetzt auch schon wieder fast rum. Ah, das stimmt, ja. Ja, ich weiß nicht. Was gibt's denn noch so? Irgendwie in den letzten paar Minuten noch zu befüllen. Du hast nichts mehr. Dann gebe ich dir noch einen Lacher mit. Und zwar hier hinten auf dem Buch. Na? Das Buch, ja. Das Buch, was heute nicht zum Einsatz kam, steht hinten drauf. Das alles und noch viel mehr im meistverkauften Copyright-Buch. Da hat auch einer gepennt, oder? Hä? Ja. Im meistverkauften Copyright-Buch? Im meistverkauften Copyright-Buch. Ich kann mir auch keinen Reim draus machen. Das. Ein Copyright-Buch? Ein Copyright-Buch. Da sollten die Leute auch irgendwie mehr Geld in die Autoübersetzung investieren. Ja, aber na gut, da würde ich sagen, bevor wir hier irgendwie noch rumstottern, haben wir ja heute ordentlich was hingelegt mit Banken, toten Apple-Leuten und italienischen Wikipedias sowie Plattdeutschen. Wikipedia. Wikipedianten. Jo, ja. Gut. Dann ja. Wünsche ich noch einen schönen Abend oder was auch immer. Gleichfalls. Und dann hört man sich demnächst hier irgendwann, irgendwo, irgendwie wieder. Jo. Ciao, ciao. Ciao.